Ähnlich lag es auf dem Gebiete der Schule. Wir schufen in ihr nicht zielbewusst genug eine Pflanzstätte starken vaterländischen und deutschen Empfindens, wie wir es auf demselben Gebiet in anderen Ländern sehen. So hat Frankreich gleich nach 1871 den Rachegedanken in die Schule getragen. So hat Polen dem nationalen Gedanken durch die Schule auch unter russischer Herrschaft, erst recht in Galizien, immer neue Nahrung zugeführt. Wir übergaben die Schulen zudem einer Lehrerschaft, die wir in ihrer großen Mehrzahl notleiden ließen und der wir es deshalb schwer machten, mit dem Staat zufrieden zu sein, dessen Herrlichkeit sie zu verkünden hatte. Wenn dies trotzdem in sehr vielen Fällen in vorbildlicher Weise geschah, so ist das umso anerkennenswerter. Besonders verhängnisvoll musste es werden, dass die höheren Schulen, aus denen die geborenen Führer des Volkes hervorgingen, in viel zu geringem Umfange deutschen Bildungsgute nachstrebten. Sie erhoben Fremdes statt Deutschem zur Hauptsache deutscher Bildung. Sie versetzten die deutsche Jugend nicht in die germanische Geisteswelt, gaben ihr keine Ehrfurcht vor unserer Vergangenheit, kein einheitlich deutsches Staatsgefühl. Vielseitiges Wissen nahm der Schüler auf, geschichtliches Denken, Eindringen in die Natur, deutsches Volkstum, Körper- und Willensstellung, Pflege des Kameradschaftsgefühls und des Verständnisses für Unterordnung kamen zu kurz, der Wert der Handarbeit wurde nicht richtig eingeschätzt. Mag das Wissen dem einzelnen Menschen viel gegeben haben, Volk und Staat zogen sich nicht genügend Nutzen daraus. Hierauf kommt es an. Allgemeingültig dürfte die Feststellung sein, dass unsere höheren Schulen uns kein geschlossenes Volksgefühl, keinen harten Lebenswillen, keine Kampfentschlossenheit gaben und unserer weltbürgerlichen Veranlagung, unserem Hang zur Eigenbrötelei und zum Ausleben der Sondertriebe nicht entgegenarbeiteten, sondern Vorschub leisteten. Mit der Erziehung und Bildung der weiblichen deutschen Jugend war es ähnlich bestellt. Fremdartig war endlich auch das römische Recht, das in unser Volksleben durch die staufischen Kaiser und mit dem Ausgang des Mittelalters vornehmlich durch die Fürsten eingeführt wurde. Es hat mit germanischer Rechtsanschauung wenig gemein und stand und steht zu ihm zum Teil in vollem Gegensatz. Der Rechtsgelehrte K.G. Christoph Beseler führt aus: Hätte man versucht, sich der Kunst der römischen Juristen zu bemächtigen, das Heilsame im römischen Recht zu ergründen, das Verderbliche in seiner späteren Verbildung zu erkennen, wäre die Kraft jener großen Zeiten in solcher Weise gestärkt durch Lehre und Vorbild auf das nationale Recht gewandt worden, wer zweifelt noch, dass seine, des deutschen Rechtes, glückliche Regeneration gelungen sein möchte? Aber es wurde ein anderer Weg betreten. Den meisten germanischen Völkern, welche in einer gefährlichen Krisis ihrer eigentümlichen Entwicklung schwebend, der Hilfe bedurften, wurde das fremde Recht nicht als Vorbild, sondern als unmittelbare Rechtsquelle aufgedrungen und Europa leidet noch jetzt an den Folgen dieser unnatürlichen Paarung. Professor L. Kuhlenbeck fügt dem hinzu: Nur eine Vertiefung der entwicklungsgeschichtlichen Behandlung des Rechts verbirgt dem immer noch nicht befriedigten Ringen der deutschen Volksseele nach Wiederherstellung eines wahrhaft nationalen Rechtes den Erfolg. Siehe Entwicklungsgeschichte des römischen Rechts von L. Kuhlenbeck, München 1918. Die Einführung des römischen Rechtes zeitigte eine noch andere unheilvolle Erscheinung. Die Juristen fangen an, alles zu überfluten, sich überall einzudrängen und in geistlichen und nicht minder als in weltlichen Dingen sich Geltung zu verschaffen, schreibt ein Kämpfer gegen das römische Recht zu Anfang des 16. Jahrhunderts. Siehe Jakob Wimpeling, 1450 bis 1528, der ungedruckten Quelle entnommen von Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, Freiburg im Breisgau 1897. So blieb es bis auf unsere Tage. Die juristische Vorbildung wurde wiederum eine Folge unserer juristischen Verbildung als Vorbedingung für alle höheren Staatsstellungen angesehen. Nicht mehr Männer aus werktätigen Berufen leiteten das Volk nach den Bedürfnissen des Lebens, sondern Juristen nach den Buchstaben eines starren Rechtes. Dieses Fremdartige in unserem Volkstum, die Gefahr, die von ihm ausging, wurde nur von jenem Bruchteil Deutscher wahrgenommen, die den einseitigen und beschränkten deutschen Standpunkt vertraten. Die anderen lehnten solche Erkenntnis schroff ab oder scheuten sich, den Dingen auf den Grund zu gehen. Sie sahen vieles Fremdartige sogar als Vorzug an, auf den das deutsche Volk stolz sein könne, als ob es uns zur Überhebung über andere Völker berechtigte. Zwischen den rein deutsch, machtbewusst und den international-pazifistisch denkenden Kreisen stand die breite Masse des Volkes, wie dies meistens sein wird, ohne eigene gefestigte Überzeugung für unsere Lebensnotwendigkeiten, aber doch vaterländisch gesinnt und opferbereit, mit starken, gesunden Trieben, aber sich selbst überlassen, willensschwach und leicht beeinflussbar, namentlich wenn Neid, Misstrauen und andere menschliche Schwächen Anregung fanden. Dies musste umso mehr der Fall werden, je reicher unser Wirtschaftsleben seit dem Kriege 1870-71 dank der Schutzzollpolitik Bismarcks und des Fürsten Bülow aufblühte. Es war ein Unglück, dass unsere besitzenden, gebildeten und vor allem die arbeitgebenden Kräfte in der Mehrzahl nicht den richtigen Ton der Arbeiterschaft gegenüber fanden, auf ihr Denken eingingen und sich um sie kümmerten. Sie ließen die Seele des deutschen Arbeiters ihrem Einfluss entgleiten, statt sie zu gewinnen und zu bilden. Eine klare, zielbewusste Einwirkung auf die breite Masse des Volkes und namentlich auf die Arbeiterschaft unterblieb. Die Arbeiter sahen sich ohne Gegenwirkung ihrer zum größten Teil machtlüsternen und auch jüdischen Führer überlassen. Damit entstanden und wuchsen Klassenhass und Hass zwischen Stadt und Land. Das war nicht die notwendige Folge des gewerblichen Großbetriebes in Deutschland, sondern das Ergebnis der eben angedeuteten Verhältnisse. Es wurde zu einer Frage von höchster Bedeutung, wohin die Masse des Volkes in der Entscheidungsstunde geführt oder sich wenden würde. Daran aber dachte man vor dem Weltkriege nicht. Man versäumte, das Volk willensstark zu machen.